Und dann steht einfach so hoch bei den Drogen und streckt mal einfach das Gramm Heroin in den Bauch. Yeah! Hotstar! Völlig verändert. Völlig aus der Welt gekriegt. Völlig ausgestattet. Hotstar! Yeah! Yeah! Yeah! Und keine andere Frosen, dass ich verrückt lebendig krieg, weil sonst hätte ich eine Schlange Schädling geschlagen. Das wissen die ja. Und dann ist das cool. Mich interessiert das alles gar nicht mehr. Der scheiß Erdball interessiert mich mehr. Außerdem ficken mich die Handstelle. Die ficken mir in den Arsch. Komm, Hotstar! Ich hab da eh nur einen Schein geschlagen, das ist alles mit der flachen Hand, da hab ich überhaupt nichts gemacht.